sauce has up with the guests and gone. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernord von und mit Sam Hoppenstedt und Katalabonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppenstedt. Guten Abend, ihr beiden. Hallo. Hallo. Und ihr beiden, was sagt ihr nun zu unserer Fortuna? Aha. War das nicht ein tolles Spiel am Sonntag gegen Ingolstadt? Mit Sicherheit eine der besten Saisonleistungen. Tja, konnte man überhaupt nicht mitrechnen. Das ist natürlich richtig. Aber unser Trainer Funkel ist schon phänomenal. Diese Vokabel ist absolut berechtigt, weil er gerade vor diesem Spiel, vor diesem ganz wichtigen Spiel, die coole Devise herausgegeben hat: ruhig bleiben, alles läuft gut. Mhm. Ja, morgen in Dresden wird das noch einmal ganz schwer, denn auch der Dynamo kann noch mit dem Abstieg aus der zweiten Liga zu tun haben in dieser wirklich sehr, sehr verrückten Zweitligasaison. Aber wir drücken natürlich feste die Daumen. Das ganze Team von Musik aus Flingernord steht wie eine Wand hinter der Fortuna. Aber noch fester drücken wir die Daumen, dass sie in Düsseldorf einmal die Anzahl der Baustellen reduziert. Ne, auch vor allen Dingen um den Hauptbahnhof rum. Ja, ganz neu, das große Postgebäude wird umgestaltet, ne? Wie man jetzt hören kann, Moment. Ja, und jetzt, nachdem wir dieses schöne Geräusch gehört haben, relativ alt ist ja die Baustelle hinter dem Finanzamt Mettmann, von der man seit dem Winter weiß, dass dort 3 neue Hotels entstehen sollen. Ja, nur es passiert nichts. Apropos passiert nichts und ganz alt. Habt ihr gewusst, seit heute oder seit gestern ist die Baustelle auf der Worringer Straße am Worringer Platz, die ist weg. Och, ich habe immer gedacht, die stünden unter Denkmalschutz. Unter Denkmalschutz, ganz klar. Ja, seit bestimmt 3 Jahren wurde an der Ecke Worringer Straße, Kölner Straße irgendetwas an der Straße gebaut und es wurde einfach nicht fertig. Aber jetzt? Aber jetzt. Jetzt runden wir den Freitagabend ab, denn ihr hört jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt. Und dazu hört ihr Comedy aus Düsseldorf von der Tön Comedy. When water is still between falling rains, the spring on the lake far it grows. When night comes now on from over the fields, then our boat on the sand. Come from and places to go, the windshield wherever we are. Our faith and our love is like you and I, fly away forever. Thank you. Ja, so etwas habe ich noch nie gehört. Bitte schalten Sie nicht um. Nach nur einer Werbung sind wir wieder für Sie da. Wir von Knall, was fragen Sie? Geht Ihnen Ihre Waschmaschine auch auf den Zeiger? Immer ist was mit der Trommel? Tauschen Sie doch einfach Ihre Waschtrommel gegen einen Trommelrevolver. Von führenden Munitionsherstellern empfohlen. Da bleibt das Pulver schön trocken. Knall was für nur 19,95. Gibt's doch ja nicht. Doch, bei Bonner. Mama, warum heiße ich eigentlich Elmex? Weil ich mir vorher die Zähne geputzt habe, bevor ich Papa das erste Mal geküsst habe. Und warum heiße ich Oral-B? Das ist jetzt ein anderes Thema. We'll be right back. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, Sie sind doch ganz sicher mit mir einer Meinung, wenn ich sage, dass Musik aus Flinger Nord die anspruchsvollste Sendung ist, die derzeit im Radio zu hören ist. Musik aus Flinger Nord. Alles, nur nicht seriös. Martha, es gibt ja heute noch rote Zellen von der ehemals sowjetisch besetzten Zone. Auch da, wo man ja nicht dran denkt, Martha. Ja, aber zum Beispiel zu Hause. Wir müssen sofort die Waschmaschine austauschen. Ja, wie, war? Na, wa? Die ist doch von Mielke. Nee, Martha, da siehst du ja Spenster. Die Firma hieß Miele. Die haben wir so ja nach Italien exportiert. Ach. Deshalb bedanken sich die Italiener immer mit Miele Grazie. Ach, was du alles weißt, Herbert. Siehst du, Martha, aber jetzt nähern wir uns im Feindesland, dem westlichen Ostläufer der damaligen DDR. So ja, die Enten wurden hier von der Stasi ausgebildet. War's hier mitten in der Buga, an der Düssel, Herbert? Stille! Du Truthahn, kick mal da vorne. Da ist der Wasserspielplatz. Nee, dahinter und trampel nicht so laut. Hier war früher mal ein Mäuerchen, Herbert. Genau, jetzt kommst du auf den Trichter. Aber was hat denn das mit der Stasi zu tun? Na, kick doch mal die ganzen Hügel. Ja und? Die sind doch von den ganzen Maulwürfen. Ja und? Ja und wo? Ja, aber früher Maulwürfe... Bei der Stasi, Martha! Oh Gott, Herbert, du hast recht, jetzt höre ich sogar knallen. Was? Knallen? Ja, kommt wohl von der Selbstschussanlage, die sie dir hier heimlich beim Vorbeilaufen ins Großhirn implantiert haben. Du alle Schrippe, du! Ach, Herbert. On the sky. shouting for the liberty, killing for the greed, seeding of destruction, creeping to the liars. When I tell place where we were born. We gonna hit the road, hit the tracks and be the soldiers. They got the toothbrush, why don't you use it? Talking too much, we gonna leave this bus. We gonna go back to the place where we were born. Round and round, N-O-W, up and down, N-O-W, going everywhere, everywhere, going everywhere, N-O-W, up and down, N-O-W, round and round, N-O-W, going everywhere, everywhere, I'm talking about. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, Sie sind doch ganz sicher mit mir einer Meinung, wenn ich sage, dass Musik aus Flinger Nord die anspruchsvollste Sendung ist, die derzeit im Radio zu hören ist. Musik aus Flinger Nord. Alles, nur nicht seriös. Martha, dass ich da nicht schon selbst drauf gekommen bin. Wir können innerhalb von wenigen Stunden ganz reich werden, Martha. Ach, Herbert, herzlichen Glückwunsch. Du hast es endlich geschafft. Was? Was? Ich hab doch keinen Geburtstag, Martha. Nein, zu deiner Erfindung, Herbert. Ach, die Zeitmaschine für Stechmücken. Aber gestern hast du doch noch gesagt... Ja, aber offensichtlich ist es dir ja gelungen, die Mücken so weit in die Zukunft reisen zu lassen, dass sie dir die Lottozahlen von nächster Woche verraten können. Martha, das Problem ist, dass die Mücke nach der Zeitreise noch nicht in der Lage ist, mit mir die Zahlen zu kommunizieren. Ja, Herbert, das wird sie auch nicht können, weil sie total verbrannt ist. Naja, ganz ohne Strom geht das auch nicht. Ja, das ist keine Zeitmaschine für Mücken, das ist eher ein elektrischer Stuhl für Insekten. Martha, an dem Gerät ist nur der Transformator von meiner Carrera-Bahn angeschlossen. Ah? Und nicht die Kabel von den Hochspannungsmasten. Martha, ich habe manchmal das Gefühl, du stehst kurz vor einer Grundrenovierung im Gehirn, wa? Vielleicht bin ich einfach nur manchmal benebelt von dem Geruch, der aus deinen Pantoffeln kommt. Du alle Schippe, du! Ach, Herbert. I'm a gobble with me, babe. schnell kann er mich reden. Mit der Kyoto-Test. Ja, ihr Rübensüßchen. So schnell kann eine Stunde vorbei sein. Wenn ihr eben noch mitbekommen habt, worüber wir während die Musik lief gesprochen haben, wir wollen nämlich nächste Woche, und ihr schaltet dann hoffentlich nicht ab, wir wollten nämlich unseren ersten Rap aufnehmen. Also nicht das Ding, das man essen kann, sondern das, was man in der Hip-Hop-Szene Rap nennt. Ja, so in der Art von Zillit Bang, oder wie der heißt, ne? Kollege. Verdient Bang. Ach, ich dachte, nee, Zillit war was anderes. Okay, ja, so schnell kann eine Stunde vorbei sein, wenn ihr uns... Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sb@duesselwelle.de oder an katalabonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Und auch, wenn es einen fünften Freitag gibt. Und auch, wenn wir einen Rap zwischendurch mal machen. Den machen wir übrigens selber, ne? Ja, in der Küche. Da bin ich jetzt schon sehr stolz drauf, obwohl das noch gar nicht fertig ist. Also, wir sind immer für euch da um kurz nach neun, es sei denn die Fortuna oder die DG spielen und werden übertragen. Bis dahin euch eine gute Zeit und immer daran denken. Was Gutes kommt wieder. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel, selbstverständlich. Boah, das war heute die Maxi-Version. Ciao. Ciao.